welcher Sprache du verstehst es nicht. Deshalb sag ich dir nun ins Gesicht. Hör mir zu, mach die Augen auf. Ich und du, das ist alles, was ich brauch. Ich brauch nur dich zum Glücklichsein. Und deshalb lass mich bitte nicht allein. Warum ist es so, dass du ja sagst und nein meinst? Dass du wegen mir weinst, ist es nicht so, dass warum und wieso eigentlich gar nicht wichtig ist. Warum dann aus Mücken Elefanten machen, bei zumeist ganz einfachen Sachen. Hör mir zu, mach die Augen auf, ich und du, das ist alles, was ich brauch. Ich brauch nur dich zum Glücklichsein. Und deshalb lass mich bitte nicht allein. Ich brauch nur dich zum Glücklichsein. Und deshalb lass mich bitte nicht allein.